I'ma deal with that. Yo, we gon' deal with that. Hey shorty, I'ma deal with that. Hey mom, I'ma deal with that. Bartender, we gon' deal with that. Yo homie, I'ma deal with that. Fuck that, yo, I'll be right back. Huh, yeah, y'all be right back. Up in the spot, boxes in the box. I'm just getting Red Rider Hood down to a socks. At the bar, getting white, white, white, white, white. So I'm going to make the shots. Eye to eye, I can see ya. I'm living on the car that the Visa got. The Benz logo on the keys I got. 100 long smoke on the Visa spot. Believe my tongue, just a G spot. May drop a walk in the parking lot. When I got, I'ma free or not. You may slip by the hot pizza spot. Shorty, I'ma deal with that. I got the Euros and the greenback. Plus the yen, give me the skins. I got enough for you and your friends. Tenant, I'ma deal with that. Bartender, I'ma deal with that. You wanna front, then I'll be right back. I might get my gap right, a tat, tat, tat. And I'ma deal with that. Turn me up, loud on the side of my ear. Turn me up, look loud on the side of my ear. Thanks to kids, turn me up, loud on the side of my ear. Turn me up, yo. I told y'all, I'ma be right back. You tryna front, why you be like that? Then you run when you see my gat. You get stuck with your knees attack. Tall like the Eiffel, I blast like the rifle. If you pretty princess, I might wife you. But one night, one flight, Paris in the room, one light. Bed bugs, show me head love, and we can sleep snug like bed bugs. And wake up and break up. Hit the club next weekend and make up. And do it all over again. But this time, bring over a friend. Until we get sober again. Oof, there goes Rover again. Can you deal with that? Mama, you can deal with that. Hope you can deal with that. Tell the bartender I'ma deal with that. Tell you can deal with that. Tell Toy Rock I'ma deal with that. You might have to feel my black. Change your hot ass twat. And I'ma deal with that. Content for Devin Smith. Body of the life, four styles be heaven sent. Randomly we flip on bystanders. Blowing up the spot. Randomly flip. Take control, control. Represent, represent. Randomly flip on bystanders. Blowing up the spot. Randomly flip. Take control. Represent, represent. Yeah, I'ma deal. Yo, you can deal with me. I'ma deal with that. You might have to feel my black. All in between your hot ass black. I'ma deal with that. Yeah. supreme teacher, reaching like a preacher, seat you down, make you pay close attention to my ether, my aura illuminates, removing the snakes who lay in wait, loving their hate, but we still elevate, massaging the brain, utilize the wisdom contained, through the knowledge of my circumference and how to maintain. Some nights I work with the understanding, build cipher, like Charles Bronson, vigilante, ready to snipe ya, ignite the rolling cigar from Havana, Tony Santana, smoking in the Coco Cabana, or in the sauna, at the do of my calisthenics, universal metrics, the first in the hex, cursing the sexes, accepting my blessings, remembering my lessons, take my dog's suggestions, when he told me keep my for protection, the streets is watching, and they testing, they know when you're fronting, and when you're representing, it's not where you be, or how you be, or who you be, or what you got, unique sounds, grounds is hot, we coming through, we tidal waves in this rap, now how you be, now who you be, and where you be, you wanna get with the brothers, that's the illest, the microphone, have sex with my lyrics, hit your first move is doggy style, no premature and last for a while, flipping and turning and splitting in all type positions, grabbing and tugging and yoking in all type of missions, crazy, nah, I'm not that type of brother, my verses when they out in the streets, they carry rubbers, I heard you dripping, your rap style got gonorrhea, exploitations of nations, look at this, it's here, yo, 7 days around the clock, all in the videos, I know you like it, I do too, love the cheese, yo, but this is hip hop, stop it, go make a porno, not player hating, on the mic, I'm playing scraping, nobody's seen it, while Leon's changed the zenith, I bounce styles that's sexual, plus I'm intellectual, thoughts transverse to physical, I keep it spiritual, I got the mind. You bust the I got that. I just sit back on tracks and let it flow. Yeah, yeah. Uh-huh. It's never where you be, or how you be, or who you be, or what you got. You need sounds, grounds, and how. We coming through, cool. We tidal waves in this rap. How you be? If you're agony, agony, agony, you wanna run with me? Constantly, constantly, constantly rolling the f. You know it's beef when you getting stomped, losing teeth. Because you sweet and you ain't got no. You the type to get shot and go explain to the cops. Come to court every day, make sure it get locked. But I thought you had that big that you bust the whole lot. Then why my nigga sitting up in that little cell block? I'm telling you, I, the world is a spot for snit aches. Do headache, do anything to get the pit aches. Love to see me down and out, blood in my mouth. Steve's all sweated out, tied up in my house. Can I live and still give, take my team on sprees? Twisting out skis, out of custom drop top fees. You know the pedigree, more estate flowing it. With BGS to the squad, dice stay on the no for them still down in the valley of dry bones. Them are stripes and Pharisees, them are true stick and stone. They gonna melt like snow cone. Them in a the countdown, say this a the final showdown. Well, someone said them a star, them love care, them a war and a blur. Them now go really reach far. Well, no for them a buffoon, them a goon cartoon. Them now put out no conscious tune. If we want them, if them not listen, so we scorn them. We gonna stay far from them. Trust, I know that we are kings and we love nice things, but we now say. Es war einmal, wenn ich mich richtig erinnere, so ein abgefucktes Land mit einer Regierung von Spinnern. In verbitterten Gittern saßen halbblind und behindert, ganze Familie mit Kindern, ohne Blick auf den Himmel, verkümmerte Rinder, es gab kein Holz für den Winter. Wer braucht schon Perspektiven, wenn der Horizont schwindet? Geteiltes Leid ist leichter, als wenn Wahrheit dir das Rückgrat bricht und alle Lügen stimmen, wenn man sie oft genug zu hören kriegt. Weiß nicht, was besser ist, um Unrecht zu ertragen, entweder alles riskieren oder aufhören zu klagen. Die Typen der Regierung verteilten oft Süßigkeiten, denn wenn Mäuler gestoppt sind, fällt es schwerer zu streiten. Warum sich auch beschweren, wenn er nur eine dicke Wand von so ein bisschen Freiheit trennt? Was soll man Ansprüche erheben, wenn man das gar nicht anders kennt? Hier gibt's kein Yin und Yang, nur das Prinzip der schlechten Kreise. Das heißt Ende gleich Anfang, kaum atmest du allein, heißt das Urteil lebenslang. Denn wer kann schon was dafür, dass sich die Uhren weiter drehen? Ich schließe beide Augen beim Versuch, die Zeit zu sehen. Vergangenes ist geschehen, Dinge sind mir heute machbar. Morgen werden sie zu gestern und somit unantastbar. In den halbdunklen Zellen, Verließen und Gehegen erzählt man sich Legenden von ganz anderen Gegenden. Wem es gelang zu entkommen, der wurde nie wieder gesehen. Doch in Geschichten leben sie weit und lenken so das Geschehen. Hinzu kamen die Regierungstypen, wurden alt und langsam. Korruption macht jeden einen so stark, man fast handsam. Das Land war verdammt arm und niemand wollte helfen. Den Kindern nichts zu essen haben, wenn alle Eltern melden. Sich scherzen über Fesseln und vergessen ihre Grenzen. Das wenig zu verlieren, wie braucht das Spiel keine Gesetze? Denn wie viel Hunger braucht man, um anfangen zu kämpfen? Wie dunkel muss es sein, um seine Ziele zu erkennen? Namen der Not nicht, denn Geschichte wiederholt sich. Es gäbe keine Schatten ohne Sonne und ohne Mondlicht. Und obwohl ich wenig weiß, kann ich mit Sicherheit sagen, solange der Kühlschrank voll ist, stellen die wenigsten Fragen. Denn wer kann schon was dafür, dass sich die Uhren weiter drehen? Ich schließe beide Augen, weil versucht die Zeit zu sehen. Vergangenes ist geschehen, Dinge sind noch heute machbar. Morgen werden sie zu gestern und somit unantastbar. Und wer entkommen konnte, lieben Motiv, ohne sich einmal umzusehen. Und wer bleiben wollte, stand allein und wusste nicht, was geht. In dieser Klasse japsen alle nur nach Abwechslung vom Alltag. Doch nach spätestens 11 Jahren wird jede Illusion zum Standard. In Zwangshaft waren alle eins und keiner zu beneiden. Jetzt plötzlich Ellbogen zeigen und von anderen unterscheiden. Es ist nicht alles Gold, was glänzt, obwohl ich als ich klein war. Verlieren ist nicht fair, doch leider niemals unvermeidbar. Das Dumme an Medaillen sind meistens die zwei Seiten. Und das Gute am Leben sind oft die kleinen Möglichkeiten. Also guck ich nach vorn, versuch was wahr zu begreifen. Warum sich Leute streiten, nur aufgrund von Denkweisen. Also guck ich nach vorn und schreibe zwischen die Zeilen, dass es sich lohnt, für seine eigene Sache Eisen zu falten. Also guck ich nach vorn und schreibe zwischen die Zeilen. Guck ich nach vorn und schreibe zwischen die Zeilen. Denn wer kann schon was dafür, dass sich die Uhren weiter drehen? Ich schalte beide Augen beim Versuch, die Zeit zu sehen. Vergangenes ist geschehen, die Dinge sind noch heute machbar. Warum werden sie zu gestern und somit unantastbar? Wer kann schon was dafür, dass sich die Uhren weiter drehen? Ich schalte beide Augen beim Versuch, die Zeit zu sehen. Vergangenes ist geschehen, die Dinge sind noch heute machbar. Warum werden sie zu gestern und somit unantastbar? Stell dir nicht vor, denn sie braucht ihre Zeit. Wenn die Stunde schlägt, vergisst die Vergangenheit. Eine Stimme aus dem Hintergrund erzählt die Details. Oft auf Wurzeln, die wachsen, egal wo sie gedeihen. Denn wer kann schon was dafür, dass sich die Uhren weiter drehen? Ich schließe beide Augen, weil versucht die Zeit zu sehen. Vergangenes ist geschehen, die Dinge sind nur heute machbar. Morgen werden sie zu gestern und somit unantastbar. Ich habe dich und dein Leben mehr im Griff als du selbst. Trotzdem bewahre Würde und Anstand, wenn du auf die Knie fällst, um mir deine Sünden zu beichten. Ich warte auf ein Zeichen, dass vielleicht Wolken sich verschieben, Blitze auf die Erde ziehen, steht in Flammen aufgehen, sodass wir es nicht überleben. Aber solange das nicht eintritt, kann ich deinen Sünden nicht vergehen. Du musst mich verstehen, ich bin nicht Gott und darf nicht richten. Ich bin ein Roboter, der von ihnen auf die Erde gesandt wurde, um zu berichten, dass alles zerbricht und zerfällt, wenn du dich nicht dran hältst, dich von Grund auf zu ändern und dein Gegenüber Respekt zu zeigen. Du musst dich entscheiden, die Uhr tickt und es bleibt keine Zeit. Denk schnell nach, wähle weise und vielleicht wirst du befreit. Es können nur die überleben, die am Mike stark bleiben. Keine Schwächen zeigen mit jedem Part, den sie schreiben. Ihre Gegner problemlos wie Wurst in Scheiben schneiden. Deshalb dazu neigen, Rap den wahren Weg zu weisen. Es können nur die überleben, die am Mike stark bleiben. Keine Schwächen zeigen mit jedem Part, den sie schreiben. Ihre Gegner problemlos wie Wurst in Scheiben schneiden. Deshalb dazu neigen, Rap den wahren Weg zu weisen. Bevor du betteln gehst du klauen. Bevor wir dich betteln gehen, komm wir dich hauen. So siehst bei mir aus, du Clown. Du bist lächerlich, ich durchlöcher dich. Mit jedem meiner geflexten Wäpfchen, mit deinem gezielten Messer. Niemand ist so fresh wie ich. Ich schreibe dort Raps für dich und für jeden anderen von euch künstlichen Idioten zum Weiten. Ihr müsst begreifen, ihr seid Fronter, Opfer, weiter. Doch beim Weiten nicht bereit, nach irgendeinem Mic zu greifen. Ich schreibe Texte in 5 Minuten, noch leider klingen sie so auch. Ihr seht aus wie AIDS krank und seid auch noch stolz drauf. Ihr raucht zu viel und seid deshalb zum Rappen zu benommen. Jedes Mal, wenn ihr versucht zu flexen, klingt das nur wie Skatman John. In diesem Universum gibt es keinen, der besser rappt als ich. Und falls das doch der Fall ist, dann beitet ihr auf jeden Fall mich, denn Fakt ist, ich bin so fresh, wenn ich battle soll, nicht zu sagen brauch. Du dagegen traust dich nicht mal das Wort Bellen zu buchstabieren. Merke, du kommst zu voran, wenn du anfängst, Rap zu kapieren. Deshalb hör auf die Stimme, die in dein Hinterkopf zu dir spricht. Und deine Dinge wird's mit einem Schlag enden. Hass ist auf Rap, bestehend aus schwertestragenden Highlander, die dir problemlos den Kopf von deinen Schultern trennen. Ich will niemanden drängen, aber jemand muss die Wahrheit ans Licht führen. Wer gegenüber Rap nicht ehrlich ist, die bleiben Türen verschlossen, wo es keinen drin mehr gibt, sondern nur beten und hoffen. Es können nur die überleben, die am Mike stark bleiben. Keine Schwächen zeigen mit jedem Part, den sie schreiben. Ihre Gegner problemlos wie Wurst in Scheiben schneiden. Deshalb dazu neigen, Rap den wahren Weg zu weisen. Es können nur die überleben, die am Mike stark bleiben. Keine Schwächen zeigen mit jedem Part, den sie schreiben. Ihre Gegner problemlos wie Wurst in Scheiben schneiden. Deshalb dazu neigen, Rap den wahren Weg zu weisen. Wenn du von deinem Bitches redest, meinst du wohl deine Kuh. Du kannst mich lieben oder hassen, alles geben oder nehmen, aber nicht sagen, wie ich leben soll und mit meinen Augen sehen. Glaub nicht, du und kennst mich, wenn ich mich selber kaum verstehe. Du bist weit entfernt von mir, doch ich bin ganz in deiner Nähe. Du kannst mich lieben oder hassen, alles geben oder nehmen, aber nicht sagen, wie ich leben soll und mit meinen Augen sehen. Glaub nicht, du kennst mich, wenn ich mich selber kaum verstehe. Du bist weit entfernt von mir, doch ich bin ganz in deiner Nähe. LP, lass uns reden. Ich meine es mit dir ehrlich, langsam solltest du aufhören. Aber nein, du beschwerst dich, sieh es ein. Deine Raps sind nicht annähernd gut. Auch wenn du scheiterst, ist ehrlich, dass du es wieder versuchst. Doch genug ist genug, wann wirst du endlich erwachsen? Du hast deine Chancen gehabt und sie auch alle verpatzt. Ich sag deinen eigenen Satz, es gibt keine Liebe. Warum glaubst du so fest, du müsstest selbst welche kriegen? Ach weißt du, du denkst, du schaffst alles, was du willst. Sieh es ein, dir persönlich fehlen die nötigen Skills. Nicht nur das, denk daran, wie viele Leute dich hassen. Es wird echt höchste Zeit, die Hände vom Mic zu lassen. Dazu kommt, dass deine Texte niemand versteht. Deine CD ist beschissen, egal wohin man sie dreht. Bald ist es zu spät, und was deine Gruppe angeht. Beat Fabrik, ey Mann, sie täten besser daran, dich schnell rauszuwerfen und in Zukunft zu sagen, sie haben nichts mit dir zu tun und kennen dich nur von deinem Namen. Du solltest jede Hoffnung begraben und dabei bleiben, was du kannst. Nie wieder Beatfabrik pro Molle und Panz dominant, bleib in meine Richtung und verdiene endlich Geld. Warum machst du Musik, die niemand gefällt? Hast du Lust, dich zu quälen? Vielleicht stehst du darauf, dass Frauen sagen, du bist nicht dicht, doch dein Plan geht nicht auf. Deine Freundin glaubt auch, du bist ein Versager und kannst nichts. Was hast du vorzuweisen? Mit 22 eben nix. Kein Label interessiert sich für dich. Deine Musik ist schlicht und einfach nicht verkäuflich. Nicht nur das, selbst im Untergrund fronten dich Kids. Und eure Untergrundhits sind nicht mehr als ein Witz. Und die Tapes, die du verkaufst, sind nun auch nicht grad viel. Du kommst nicht aus dem Ghetto, warum denkst du, du bist real? Du hast mal gemalt, das mag ja sein, aber toll. Und deine Weltverschwörungstheorien sind auch nicht grad neu. Denkst du, irgendjemand von deinen Hörern versteht auch nur die Hälfte deiner Texte und worum es dir geht? Was bringt dir dein Rap? Du hast überhaupt keine Fans. Du hast keinen Vertrag und fährst keinen Mercedes-Benz. Du hast jede Menge Stress. Ich weiß, dass du dir wünschst, du verkaufst viele Kassetten. Ich denke höchstens 5. Du solltest wirklich aufhören, solange es noch geht. Irgendwann bist du 30 und dann ist es zu spät. Dein Name steht niemals auf schönen Visitenkarten. Auf deine Single kannst du 100 Jahre warten. Und niemals kommt ein Video von euch auf MTV. Wenn du noch immer rappen willst, bist du dumm und lernst es nie. Und was sind das für Leute, die Rap dir gebracht hat? Die Hälfte lästert über dich, aber kriecht in dein After. Und was hast du wieder an? Willst du vielleicht, dass ich lache? Du hast außerdem nicht einen großen Schein in der Tasche, geschweige denn auf der Bank. Sieh dich an, kleiner Punk, du siehst wie immer sehr blass aus und bist chronisch krank. Meinst du nicht, deine Kopfschmerzen sind ein gutes Zeichen, endlich zu trainieren und die Zigaretten zu streichen? Deine Grafik ist zwar nett, doch von deiner Sorte gibt es viele und vor allem gibt es mehr, die die Sache auch studieren. Denk vor allen Dingen an deine Freundin, sie ist weg, gegangen und zwar für immer. Sie behandelt dich wie Dreck, das mag ja sein, aber weswegen sollte sie nicht? Und warum sollte sie dich lieben, denn du selbst tust es nicht? Es ist dumm, dass du sie liebst, aber ich sag's dir ins Gesicht. Du hast nichts, du kannst nichts, du bist ein Nichts. Natürlich bist du überheblich und hast eine große Klappe. Gut aussehen tust du nicht, höchstens grau wie ein Stück Pappe. Ob das alles hier ein Traum ist, kneif mich und ich sag au. Du bist ein Vogel ohne Geld, Ausbildung und Frau, es gibt für alles eine Lösung. Wenn du willst, kann ich dir helfen. Komm mir einen Schritt entgegen. Zwischen uns liegen zwei Welten, aber trotzdem sind wir näher aneinander, als du denkst. Wie soll ich sagen, jeder Strick ist fest, wenn man an ihm hängt. Oder anders, gehen wir doch einmal der Sache auf den Grund. Pump einfach eine kleine Portion Blei durch deinen Mund. Und wenn du meinst, das ist nicht richtig, dann frage ich dich dies. Gibt es jemand, den du liebst, der jetzt verhindert, dass du schießt? Sie ist ein, sie ist weg und sie liebt dich nicht mehr. Was willst du jetzt mit deinen Gefühlen? Kleiner Tipp, gib sie her. Ich form sie für dich, zu Hass, Verzweiflung und Wut. Und so unter uns beiden, ey, fühlst du dich gut? Das hab ich mir gedacht. Ich komm ab heute jede Nacht und wir reden dann darüber, wie man wirklich Schluss macht. Du brauchst dich nicht zu entscheiden, keine Sorge, ich bleibe. Noch einen letzten Satz, jetzt gibt es nur noch uns beide. Wenn du denkst, du bist einsam, du bist nicht allein. Ach, und siehst du dieses Messer? Lauf los und renn rein. Du kannst mich lieben oder hassen, alles geben oder nehmen, aber nicht sagen, wie ich leben soll und mit meinen Augen sehen. Glaub nicht, du kennst mich, wenn ich mich selber kaum verstehe. Du bist weit entfernt von mir, doch ich bin ganz in deiner Nähe. Du kannst mich lieben oder hassen, alles geben oder nehmen, aber nicht sagen, wie ich leben soll und mit meinen Augen sehen. Glaub nicht, du kennst mich, wenn ich mich selber kaum verstehe. Du bist weit entfernt von mir, doch ich bin ganz in deiner Nähe. In der Ruhe liegt die Kraft. Ich suche in mir die Dateien mit deinem Virus und ergänze es, weil ich Fehler mach. Die Spur, die ich hab, führt nach innen gegen mich, um da zu bleiben, wo ich schon immer war. In der Ruhe liegt die Kraft. Ich suche in mir die Dateien mit deinem Virus und ergänze es, weil ich Fehler mach. Die Spur, die ich hab, führt nach innen gegen mich, um da zu bleiben, wo ich schon immer war. In der Ruhe liegt die Kraft. Ich suche in mir die Dateien mit deinem Virus und ergänze es, weil ich Fehler mach. Die Spur, die ich hab, führt nach innen gegen mich, um da zu bleiben. In der Real McCoy is more friendly fire to inspire. When flyers, I cut your back and put your teeth with pliers. Watch the tripwire. Party bots all over the set. Responded to check if you're still in effect. Steven, still livid. Hill, still livid. Philip, still livid. Pierre, still livid. Roberts. Williams. Fuck! I seen death living in the war zone. Duck, bullets whizzing past your dome. Stuck in the slaughter, I'll be dying alone. Gotta stay alive to arrive home. I seen death living in the war zone. Duck, bullets whizzing past your dome. Stuck in the slaughter, I'll be dying alone. Gotta stay alive to arrive home. time to regroup these troops. Maybe we should just bomb back, it's combat. They don't want that type of contact. Radio wants that. Hit the jacks, bro. Black smoke making Matt choke. You're revealing opposition and pissing me off. Stifle your cough, they started walking away. Now they're turning to spray. Motherfucker, hope you got a fucking sermon to say. Fucking clown now in the ground is where we're certain to lay. Gun butt to Matt's head. Hope that he catch lead. The rest of you expect to hear you cheering once Matt's dead. So far, we got one usable motor. Load and let it rip, sir. Ed is hit. Phillips is getting sick. Fuck you, I'm about to spill up too. Do or die, who am I to look up to? Every man for himself, raise up a name for the dome. It's time to fight for your life to go home. I seen death living in the war zone. Duck, bullets whizzing past your dome. Stuck, in the slaughter I'll be dying alone. Gotta stay alive to arrive home. I seen death living in the war zone. Duck, bullets whizzing past your dome. Stuck, in the slaughter I'll be dying alone. Gotta stay alive to arrive home. Soon as I gave them reason, they rushed and started squeezing. I couldn't bear to observe, all I heard was screaming. Fuck the fucking president, that bitch is a demon. I wept at footsteps of the enemy creeping. Back against the rock with my gun cocked. Black tears cause my fears got mixed with sunblock. Fellas, please, respond if it's a label to breathe. Cause all I seen was some bullets hit trees. Pierce, Hill, Phillips. My God. Wait, hold on. Hey, please, don't shoot me. Hey, please. Hold on. Hey, please don't kill me, man. Just wanna go home. It's a life after death. It's neither bliss or stress. It's a quest without bones or breath. If you're at peace with your past, and it's an easy road. A dimension of woe for those who can't let go. I'm the ladder, still haunted by the data of my dreams that shattered where my blood was spattered. I recall I had a chance to advance to a college scholarship, but I couldn't spit answers. Pops fed up, me and the military met up. I didn't want to go, it was something that he said up. I guess that's what family's for. Your son's slain in the war, now I'm much easier to ignore. As I stare at my remains, brains all over the terrain. Yes, decision are left on this plane. Should I haunt my pop or just pop the general that got a shotgun on purpose or not? Or maybe kill the president that sent us here in the first place. Wanted to make it home, but I'm thrown at the first base. To do a final act will send me straight to hell. It's a sin not to accept that you've left your shell. I stood at the crossroads, my options before me. Another murder story that was pondered in purgatory. Then I felt so tempted by the natural flow that I cleared my mind and let go. I seen death living in the war zone. Duck, bullets whizzing past your dome. Stuck in the slaughter, I'll be dying alone. Gotta stay alive to arrive home. I seen death living in the war zone. Stuck, bullets whizzing past your dome. Stuck in the slaughter, I'll be dying alone. Gotta stay alive to arrive home. I seen death living in the war zone. Duck, bullets whizzing past your dome. Stuck in the slaughter, I'll be dying alone. Gotta stay alive to arrive home. I seen death living in the war zone. Duck, bullets whizzing past your dome. Stuck in the slaughter, I'll be dying alone. Gotta stay alive to arrive home. Thank you. spin me around on my knees. The force you generate, you reinvigorate. Your body talks and no mistakes. I'm already drawn, close to the divine. Intoxicating images are rushing through my mind. Embodiment of sin, a skin of me within. Sensation seems to multiply, they're filling up inside. Cutting through the night, radiating light. I see you move the crowd, I know what you're about. The stories I have heard, to talk about excess. I know what people say, but surely you impress. Charismatic pill, you elevate the sun. Vanity and pride, vanity to one. A universal force, an autonomic high. A thing I can't control, no matter how I try. What have you done to me? This kind of chemistry, emotions running over me. And when you're at your back, just put a stare like that. When it's natural to interact, well, I'm not holding back, ready to commence. Caught up in your blizzard, so confusing and intense. Synergy of two, energy go wild. See the stars align to spell your name out in the sky. Never seen a sight so fascinating, right? Symmetry between dirty and pristine. Calling us so loud, beautiful and true. Mystery about everything you do. Charismatic drug, you elevate the sun. Vanity and pride, added into one. A universal force, an autonomic high. A thing I can't control, no matter how I try. We'll be right back. I don't know.